1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitemennacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich würde gerne zusätzlich mit euch über ein Thema sprechen, was ja sehr viele Leute sehr polarisiert und wo die Meinungen bisweilen weit auseinandergehen, und zwar aktive Sterbehilfe. Der Ärztetag in Kiel hat am Mittwoch ein Verbot der Sterbehilfe beschlossen. Und das heißt, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Bei einem Patienten, auch nicht bei einem schwerstkranken, unheilbaren Patienten, der diesen Wunsch ausdrücklich äußert. Dieses dürfen die Ärzte nicht. Das verstößt gegen die Berufsordnung. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was ihr davon haltet. Seid ihr für eine aktive Sterbehilfe oder seid ihr dagegen? Wir haben ja in der Schweiz das Modell, das nennt man begleiteter Suizid, also dass man einem Schwerstkranken ein Getränk hinstellt, wenn er denn sterben möchte, dieses Getränk er selbst zu sich nehmen muss und dann einen Suizid vollziehen kann. Dieses ist in Deutschland so nicht erlaubt. Was ist eure Meinung? 0800 220 50 50 oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Miriam. Miriam ist 17 Jahre. Hallo Miriam. Hallo. Hallo Miriam. Und was geht's bei dir? Also ich habe am Mittwoch angerufen zu dem Thema. Mhm. Ich bin entstellt und ja, ich bin etwas entstellt. Ja, was ist denn los? Also, und zwar, ich habe viele Narben. Mhm. Wo? An meiner Stirn, da hat mich ein Hund gebissen. Aha. Und dann am Bauch, da hatte ich eine Magenoperation. Mhm. Und da habe ich eine dicke Narbe und am Brustkorb habe ich eine Narbe wegen einer Herzoperation. Ach du je. Also, ja. Der Hund hat dich in den Kopf gebissen, in die Stirn. Genau. Und die anderen Sachen sind dadurch entstanden, wie du es gerade erklärt hast? Ja, durch die Operation. Durch die Operation. Ja. Eine Frage noch zu dem Hundebiss. Wie alt warst du, als das passiert ist? 10. Und wie ist das genau passiert? Also ich war halt bei einer Bekannten, die ist Oma geworden. Mhm. Und wollte mir ihr Enkelkind zeigen. Und der Hund war auf dem Sessel gesessen. Ich bin vorbeigelaufen und er hat irgendwie zugeschnappt. Was für ein Hund war das? Dobermann. Ein Dobermann? Ja. Mit denen ist auch nicht zu spaßen, unter Umständen. Nicht. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, also ich weiß halt nur noch, wie der Hund auf mir zu gehüpft ist. Und mhm. dann weiß ich nur noch, wie ich im Auto gesessen war und auf dem Weg ins Krankenhaus war. Mhm. War die Verletzung damals sehr schwer? Ja, also die Stirn war richtig offen, sie mussten nähen. Die im Krankenhaus mussten dann die Stirn nähen, die Wunde. Mhm. Die Augen waren aber Gott sei Dank nicht betroffen. Nee, also es geht zwar wenn im linken Auge rein, aber jetzt nicht so, dass es die Sehen beeinträchtigt. Mhm. Wie hast du denn das in Erinnerung? Als eine ganz große Angst und Todesangst? Nee, also Angst hatte ich damals eigentlich nicht. Ist ja merkwürdig, ne? Wenn man sich vorstellt, man wird von so einem Hund ins Gesicht gebissen. Oder war es vielleicht so schlimm, dass du es vergessen hast, was du in dem Moment empfunden hast? Also von dem Biss selber weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Ah ja. Mhm. diese Narbe auf der Stirn, wie kann ich mir die vorstellen? Ja, also das ist da eine, also das sind so, sieht aus wie zwei Narben. Sind das große, sehr dicke Narben, die sehr auffällig sind? Ja, also man sieht schon. Also wenn wir beide uns jetzt hier sehen würden, das würde mir sofort ins Auge springen, die Narbe. Ja. Mhm. So, dann hast du erzählt, es gibt eine große Narbe wegen einer Herzoperation. Genau, also ich bin ja schon mit auf seit meiner Geburt schwer herzkrank. Und da wurde ich letztes Jahr nochmal operiert. Und da habe ich eben die Herznarbe. Ja, wie groß ist die Herznarbe? Ja, die geht also von oben bis halt den ganzen Brustkorb entlang. Also von oben nach unten. Und dann die Magennarbe, da wurde ich letztes Jahr noch zusätzlich am Magen operiert. Und die war eigentlich ja okay, die Narbe. Bloß dann hat sie halt angefangen zu nässen. Und dann ist sie eben aufgebrochen und seitdem ist sie dick. Und weswegen wurdest du auch noch am Magen? Ich sag mal, du bist ja 17 Jahre alt. Ja. Du bist schwer herzkrank und wieso bist du am Magen dann auch nochmal operiert worden? Ja, also letztes Jahr nach der Herzoperation habe ich eben keine Luft mehr bekommen. Und dann haben meine Ärzte natürlich nachgeschaut, woran es liegt. Und da haben sie festgestellt, dass der Magen zwischen Herz und Lunge war. Ach, war das ein Operationsfehler bei der Herzoperation? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Nee, also wir haben gesagt, das Zwergfeld hat ein Loch und da konnte der Magen sich durch. Schieben. Klingt nicht gerade sehr angenehm. Nee. So, jetzt hast du dich ja gemeldet bei unserer Sendung, ich bin entstellt. Wenn jemand sagt, ich bin entstellt, dann fühlt er sich hässlich. Fühlst du dich hässlich? Ja, durch meine Narben, ja. Nun sieht man ja zum Beispiel diese Herznarbe, die Narben von der Herzoperation und von der Bauchoperation, die sieht man ja nicht, wenn du so im normalen Leben dich bewegst. Normal nicht, aber das Problem ist eben, dass ich kein Bikini anziehen kann. Oder kein, ja, einfach mal. In die Sauna gehen kannst. Nein, das sowieso nicht. Kannst du sowieso nicht, wegen der Herzerkrankung wahrscheinlich. Ja. Kurze Frage nochmal, was ist an dem Herz operiert worden? Da wollten sie eigentlich eine Arterie ums Herz rumbauen, dass das eine Blut durch den Herz geht und das andere Blut ums Herz rumgeht. Das hat sich aber der Professor kurzfristig anders entschieden und hat was anderes gemacht. Was genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, verstehe. Okay, wir würden es wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber es klingt kompliziert und du wirst da einiges mitgemacht haben. Wenn du sagst, du schämst dich wegen der Narben, wegen der Narbe im Gesicht, wegen der Narben am Leib, traust dich kein Bikini anzuziehen. Wie ist das denn so in Sachen Liebe und Sexualität? Ich hatte noch nie einen Freund und auch noch nie irgendjemand geküsst oder so. Ja. Liegt das daran, weil du dich schämst? Ja, also ich denke, das ist auch für, wenn ich jetzt da mal einen Freund hätte, für ihn nicht so angenehm. Naja, müsste man mal drauf ankommen lassen. Aber nee. Nee? Nee. Also hältst du dich von dir aus schon zurück, weil du weil es dir unangenehm ist? Ja. Bist du denn schon mal von einem Mann, vom jungen Mann ein bisschen angebaggert worden oder dass der sich in dich verliebt hatte? Mhm. Noch nicht? Noch nicht. Was machst denn du so im Leben? Bist du Schülerin oder berufstätig? Ja, also ich bin noch Schülerin. Und welche Stufe? Siebte Klasse. Ja, weil ich sie eben letztes Jahr nochmal wiederholt habe, weil ich ja letztes Jahr mehr im Krankenhaus wie in der Schule war. Genau, ich bin gerade im Rechnen, du bist 17 Jahre alt und siebte Klasse passt irgendwie nicht so genau. Aber es hat sich dann alles verzögert bei dir. Ja, und habe ich gesagt, ich wiederhole sie nochmal. Ja. Und jetzt bin ich in der siebten. Und da sind natürlich auch Jüngere dabei. Also aber erheblich jünger als du. Ja. Ja gut, in die kannst du dich natürlich nicht verlieben. Du musst dann schon an die großen Kerle ran. Ja. Kann man denn da nicht was machen? Man kann doch heute schon so viel bereinigen, gerade was Narben anbelangt, dass man die ein bisschen verschönert. Hast du dich denn da mal erkundigt oder deine Eltern? Ja, also der Professor Carbon, der wo es eben operiert hat, hat gesagt, naja, vielleicht kann man es ein bisschen mit Operationen machen, aber dass es sehr besser wird, bezweifle ich jetzt. Naja, aber man muss ja auch so nach vorne gucken, wenn du so in deine Zukunft blickst. Wie stellst du dir die denn vor, die Zukunft? Ja, also auf jeden Fall erst einen Beruf lernen. Ja. Und das andere Musik. Ja, aber es soll ja nicht immer so weitergehen, dass du dich so schämst und dass du dich so unwohl fühlst. Wäre schön, wenn das sich ein bisschen entspannen würde, das Ganze. Und wenn man da medizinisch was machen kann, sollte man das ja auch machen. Und irgendwann solltest du dich ja auch mal verlieben. Wäre ja auch nicht schlecht. Aber vielleicht triffst du ja einen netten Typ, der da nicht so pingelig ist und der sagt, ich mag die Miriam so, wie sie ist. Und ob sie dann eine Narbe hat oder keine Narbe, ist mir wurscht. Die ist ein guter Typ und die mag ich sehr. Da solltest du nicht zu vorsichtig und zu zurückhaltend sein. Es gibt auch gute Typen, die genauso drauf sind. Na, bist nicht so ganz überzeugt, ne? Nein. Miriam, ich würde mal gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Vielleicht kann man so von der psychologischen Seite auch noch ein bisschen helfen, da ein bisschen Stabilität reinzubringen, damit du ein bisschen selbstbewusster wirst und du mit mehr Selbstvertrauen so ins Leben gehen kannst. Ja? Okay. Sehr gerne. Miriam, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Kann ich dann noch von Ihnen ein Autogramm haben? Sehr, sehr gerne. Du sagst ihr dann deine Anschrift. Okay. Ciao. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer zu unserer offenen Themensendung. Und ich hatte euch gefragt, was ihr von aktiver Sterbehilfe haltet. Seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Über die Einzelheiten können wir uns dann ja gleich noch unterhalten. Der Deutsche Ärztetag hat sich ganz entschieden dagegen ausgesprochen, weil es gegen die Berufsordnung verstößt. Auch wenn der Mensch schwerst erkrankt ist, unheilbar erkrankt ist und auch wenn ein Mensch diesen Wunsch äußert, haben die Ärzte jetzt gesagt, nein, das machen wir nicht, das entspricht nicht unseren Vorstellungen von unserem Beruf und von unserem Stand der Ärzteschaft. 0800 220 5050, hier ist Katrin und Katrin ist 34, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Katrin. Katrin, stimmt, ne? Ja. Ja, ja. Katrin, weswegen rufst du an? Es war im Oktober 2009, eigentlich neues Leben für mich entdeckt. Mhm. Ich bin aktiv in Swingerclubs gegangen. Wie kamst du der Entscheidung? Ja, ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir. Mhm. War vielleicht auch ein bisschen Rache, weil er hatte sich das immer gewünscht, mit mir mal zusammen dorthin zu gehen. Ah. Und hast du es alleine gemacht? Und dann, ja, hatte ich es alleine gemacht. Ist aber schon eine mutige Entscheidung, ne? So als einzelner Single, als Frau vielleicht auch, dann da allein hinzugehen. Ja, war es schwierig? Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich habe wirklich einen tollen Club erwischt, sozusagen. Konnte dann auch wirklich alle Fantasien auch dort ausleben, die ich hatte. Warst du beim allerersten Mal ganz alleine da? Ja. Also kein ohne Freundin, Begleitung? Genau, ja. Ich habe mich alleine. Ist man dann nicht, wenn man davor steht vor dem Haus, tierisch aufgeregt? Doch. Also ich stand auch davor, habe nochmal fünfmal überlegt, ob ich jetzt doch wieder umdrehen soll. Was hat dich denn angetrieben zu sagen, nein, ich gehe rein? Die Neugierde. Mhm. Einfach dieses. Die Neugierde oder auch die sexuelle Lust? Ja. Beides. So Fantasien, die man eigentlich schon mal im Kopf hatte, wo man gedacht hat, dort kann man es ja auch ausleben. Wie lange warst du mit deinem Partner zusammen? Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 13. Oh. Wir haben dann auch 2 Kinder bekommen. Das heißt, das war dein erster, natürlich dein erster Freund und dein erster Geschlechtspartner? Ja, aber immer mit Unterbrechung. Also offiziell sind wir zusammengekommen, da war ich dann 18. Mhm. Ist er in deinem Alter? Er ist 3 Jahre älter. Ja. Auch wieder frisch verheiratet. Bitte? Frisch verheiratet auch. Ist er wieder jetzt? Ja, ja. Ja. Warst du ihm in all den Jahren treu? Ja. Ja. Ja. Er mir aber nicht. Wie war die Sexualität zwischen dir und deinem Partner? Am Schluss gar nicht mehr, nein. Wie viele Jahre gar nicht mehr? Ich würde mal sagen, von der Geburt an meiner Tochter hat nachgelassen. Wie viele Jahre sind das? Also meine Tochter ist jetzt 12 und wir sind getrennt seit 6 Jahren. Also 6 Jahre war nichts mehr? Nee. Gar nichts mehr? Nee, es war dann einmal die Woche so pflichtmäßig. Mhm. Ich wollte nicht mehr, nein. Mhm. Wollte er noch? Ja. Er wollte noch? Warum hat es dir mit ihm nichts mehr gebracht? Ich denke, dass die Liebe da auch schon nicht mehr da war. Mhm. Da war dann andere Dinge, mein Kind und... Ja, genau, Alltag, Haushalt, ja, tausend ja. Sachen. Mhm. Ja, ich habe auch sehr stark zugenommen gehabt. Mhm. So, jetzt stehen wir, ich stehe jetzt noch mit dir in Gedanken gerade vor der Tür des Swingerclubs. Ja. man ist aufgeregt und geht dann doch rein. Genau. Und dann, beschreib mal was, wie lief das da ab? Also ich, beim ersten Mal. Bin dann dort empfangen worden vom Besitzer. Mhm. Er hat mich dann auch durch den Club geführt. Mhm. Ich bin dann eher mit Scheuklappen da durchgegangen. So, oh Gott, Hilfe. Hab dann auch noch im Bikini damals da gesessen. Achso, man entledigt sich der Kleidung dann schon, auch du gleich. Also du hast dich ausgezogen im Bikini. Genau, also ich hatte vorher im E-Kontakt, da hieß es Bikini oder halt sexy Kleidung, wie ich mich wohlfühle. Und da hatte ich dann wirklich noch meine Birkenstockschuhe an, also im Bikini. Hast du ja, ich ziehe meinen schicken Bikini an. Genau. Hast du gedacht? Ja. Ja, muss dann sagen, bin dann auch wirklich gleich von einem Pärchen angefasst worden. Angefasst gleich? Nicht erstmal angesprochen? Nee, ich das war noch hinten in den Separés. Mhm. Habe ich ja erklärt bekommen, Berührung, wenn man sie akzeptiert, dann ist es okay, man kann aber auch Nein sagen. Ach so. Ich war dann aber so überrumpelt in dem Moment und wusste auch wirklich nicht, was ich jetzt machen sollte und habe mich auch nicht getraut, Nein zu sagen. Und was haben die mit dir gemacht dann? Dann hatten wir dort Sex, also ich mit dem Pärchen. Ja. Du mit der Frau auch? Ja. Ja. Das war auch meine allererste Erfahrung mit einer Frau. Also eine leichte Bi-Ader hast du? Nee, also nee. War auch nicht, nee. Also es hat mich, war sehr angenehm und neugierig, aber bin dann doch lieber nur Männer. Mhm. Und wir hatten dann auch richtig heftigen Sex und das war, weiß ich, das war donnerstags und ich hatte Kinder frei und ich war dann donnerstags, freitags und samstags nochmal dort. Na, also, das heißt ja, da ging die Post ab und es hat dir gefallen. Ja, also ich konnte alles ausleben. Ich habe mich so als, ja, Göttin eigentlich gefühlt. Also ich war ja schon was Besonderes als Singlefrau, sowas gibt's ja wirklich nicht oft. Achso, die werden dann umgarnt da. Genau. Das sind die Prinzessinnen. Genau, ja. So kann man das nennen, ja. Ich gehe mir davon aus, dass du dann seit 6 Jahren wieder zum ersten Mal einen guten Orgasmus hattest. Oh ja. Wenn überhaupt den ersten nach 6 Jahren wieder. Ja, also die Männer, die achten dann schon, dass es einem gut geht. Ja. Da warst du 3 Tage hintereinander da. Ja. Jetzt reden wir von 2009. Genau. Jetzt ist ja schon 2011. Gehst du immer noch fleißig in den Swingerclub? Ja, aber aus einem anderen Grund. Warum? Und zwar habe ich mich dort in einen Angestellten verliebt. Mm. Das fing dann alles an. Ich hatte im Januar meine erste Gangbang. Hast du auch? Du gehst aber ran, du lieber Himmel. Aber wir müssen uns noch mal erklären. Was ist Gangbang? Sag du es in deinen Worten. Es war zu dem Zeitpunkt, ich hatte bis dato auch nicht gewusst, was eine Gangbang ist. Mm. Man hat mich gefragt, ob ich hinkomme. Klar, mache ich. Katrin probiert alles. Wir waren dann 7 Frauen und circa 40 Männer. 7 Frauen und 40 Männer? Genau. Und okay. Da ist dann auch nicht mit Reden oder Kennenlernen, also da war dann klar. Zack, zur Sache. Genau. Einer nach dem anderen. Genau. Die Mädels liegen da und die Typen kommen vorbei. Man hatte quasi auch keine Chance, irgendwie mal aufzustehen oder, also. Ist das schön? Das war meine Fantasie, muss ich wirklich sagen. Ja, also, ist das schön? Es war für mich das eine Mal schön, aber ich brauche das nicht nochmal. Okay, du hast es einmal erlebt und dann war es das auch. Ja. Ich hoffe, die Jungs hatten alle schön ihre Hütchen auf, also Gummis dann. Ja. Also ich hatte auch wirklich Angst, aber es war dann auch wirklich einer da, um den es auch eigentlich geht, der mir versprochen hat zu schauen. Der aufpasste. Genau. Also, ist das der, in den du dich jetzt verliebt hast? Ja. Ah, also das ist ein Angestellter in dem Singerclub. Genau. Ist der verheiratet ist. Ich wollte gerade fragen, ist er in dich auch verliebt? Laut seiner Meinung ja. Also er ist auch wesentlich älter. Wie alt ist er denn? Er ist 58. Du bist 34, naja. Ja. Wo die Liebe hinfällt. Ja, es hat sich dann wirklich langsam aufgebaut zwischen uns. Wir hatten dann nach der Gangbang, es war dann dienstags, war die Gangbang, Donnerstag war ich dann nochmal dort. Ja. Da hat er mich dann auch ins Hotel eingeladen. Achso, da war nichts mehr mit Massengeschichten, sondern ihr beide alleine. Die Gangbang war mein letztes Mal, wo ich Sex dort aktiv hatte. Wie lange läuft das jetzt schon mit dem Mann? Seit diesem Januar. Du bist aber unglücklich. Ja. Weil? Ja. Weil? Ja, er verheiratet ist, er mich jetzt ja eigentlich seit 1,5 Jahren hinhält, dass er sich trennen wird. Mhm. mir quasi... Also das läuft seit Januar letzten Jahres läuft das? Genau, mhm. Genau. Ich dann auch wirklich dann teilweise 4-5 Stunden bei ihm an der Theke sitze, im Swingerclub. Mhm. Und jeden Mann dann abweise, weil ich auch nicht möchte, aber er natürlich auch nicht. Mhm. Er ist sehr eifersüchtig. Aber er weist seine Frau nicht ab? Nein, angeblich haben sie keinen Sex mehr. Wie lange sind die schon verheiratet? 20 Jahre. Liebt er sie noch? Ich vermute ja. Er sagt, er kann sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen. Das finde ich immer hart in solchen Fällen. Wenn der jetzt klar sagen würde, du bist meine Geliebte und mehr möchte ich nicht, dann könnte man damit ja leben. Ja. Aber wenn er dir sagt, er kann sich ein Leben ohne dich nicht vorstellen, ist das ja eine große Liebeserklärung. Ja, er hat mir auch letztens noch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm ein Kind zu bekommen. Ach. So, und warum trennt er sich nicht von seiner Frau? Das weiß ich. Er sagt immer im Moment nicht. Das sagt er aber schon anderthalb Jahre. Ja, jetzt sind sie wieder 3 Wochen in Urlaub gefahren. Ich sitze dann hier. Das klingt ja fast so, als würde er dich immer wieder ein bisschen heiß machen und dich bei der Stange halten. Ja, ich habe... Auch so ein Satz mit dem Kind ist natürlich ein Hammersatz, wenn man weiß, die Frau ist verliebt und die will eigentlich mit mir zusammen sein. Sage ich doch das nicht, wenn ich auch nicht radikal Ja zu der Frau sage? Ich beende es dann auch immer wieder. Mhm. Und dann sagt er, er trennt sich und er redet immer von unserer gemeinsamen Zukunft. Sie hat ihn auch mal direkt auf mich angesprochen. Wer, sie? Ja. Ach, die weiß Bescheid. Nee, er hat dann alles abgestritten. Also er sagt, da wäre nichts, weil ihr würde auffallen, die arbeiten ja zusammen dort. Ach so, das auch noch. Ach so, du kennst die auch, die sind also beide in dem Club. Ah. Ja. Ja gut, dann hat die doch schon längst gewittert, wenn du da immer sitzt und guckst. Ich denke auch. Ja klar. Also laut ihm nein, er hätte es dann auch abgestritten, aber sie hat halt dann gesagt, ihr wird auffallen, dass ich ihr nicht mehr in die Augen schauen kann, weil wir hatten ja auch Kontakt miteinander. Ja, dann weißt du Bescheid. Glaubst du, dass er mit dir spielt? Das ist ja das Schlimme, dass ich das nie weiß. Also manchmal denke ich, ja. Wir hatten dann gerade gestern wieder ein Telefongespräch, wo ich gesagt habe, wenn ihr doch keinen Sex habt, ihr müsst doch drüber reden. Und dann sagt er ja, er vermisst ja nicht den Sex, weil der Sex ist ja abgedeckt von mir. Hm. Und er merkt dann nicht, was er mir eigentlich mit so Antworten antut. Finde ich auch. Weißt du, letztendlich kann man schon sagen, ohne jetzt die Details zu kennen, wenn das anderthalb Jahre so geht und wenn ihr dir solche tollen Liebeserklärungen macht, dann läuft da definitiv was falsch und er hat Schuld. Finde ich, kann man so vereinfacht schon sagen, aufgrund der wenigen Fakten. Ja. Er hätte längst eine Entscheidung treffen müssen, entweder für dich oder gegen dich. Genau, ja. So verletzt er dich permanent, aber verletzt er seine Frau auch permanent, die das ja irgendwie, wie gesagt, irgendwie auch schon weiß und ahnt. Ja. Entweder ist er feige oder schwach. Ich glaube beides manchmal. So, und dann musst du für dich entscheiden, Katrin. Ich mache es jedes Mal. Ich habe schon so oft beendet und er ruft dann wieder an oder meldet sich und dann ist wieder alles. Aber das ist das alte Lied in solchen Beziehungen. Dann geht es dir vielleicht noch nicht schlecht genug, dass du radikal sein kannst. Oh doch, ich habe sogar schon psychologische Betreuung. Also er zieht mich, ich kann mein Leben gar nicht mehr, weil ich nur an ihn denke. Ich habe 2 Kinder. Du hast ihm das auch mehrmals dann so gesagt, ich mache jetzt Schluss, wenn du dich nicht entscheidest, so? Ja. Und dann machst du Schluss, aber du kommst hinterher doch wieder zu ihm und das weiß er. Das weiß er, ja. Er weiß dann genau, wenn er sich nach 3-4 Tagen meldet, dass ich hier kaputt gehe, dass ich hier durchdrehe und er sich dann meldet, dann ist wieder... Ja. Katrin, weißt du, das ist dafür, gibt es keinen klugen Ratschlag. Nee. Das ist deine Entscheidung. Von außen als wildfremde Person kann ich dir nur sagen, lass das nicht mit dir machen. Nee. Zieh es wirklich nur durch. Vielleicht wird er dann wach und meldet sich er darf sich nur melden, wenn er was vorzuweisen hat, wenn er sich von seiner Frau getrennt hat. Sonst darf er sich nie wieder bei dir melden, so musst du es ihm sagen. Das habe ich ihm jetzt gestern, dass er sich jetzt in den 3 Wochen, wo er mit ihr verbringt, gar nicht melden darf. Und erst wieder, wenn er merkt, dass er nicht mehr ohne mich kann und sich trennt. Nein, erst wenn er getrennt ist, darf er sich melden. Vorher nicht. Sonst ist das alles Quatsch. Er meint halt immer, ich würde nicht zu ihm stehen, weil er so alt ist. Ja, das ist doch alles Quatsch. Ja, hab ich ihm auch gesagt. Ach, das ist doch Kokettiererei, ist das doch. Katrin, mehr kann ich nicht sagen. Du musst die Zügel in die Hand nehmen, damit es dir wieder besser geht. Weil so geht es dir schlecht, schlecht, schlecht und noch schlechter. Ja. Also viel Kraft und Entscheidungswillen wünsche ich dir. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute, Katrin. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Norbert ist hier, 52. Guten Morgen, Norbert. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, euer Thema Sterbehilfe hat mich gerade aufgewühlt und ich wollte einfach mal ein paar Sätze zu sagen. Sehr gerne, da hatte ich darum gebeten, genau. Ich bin selbst betroffen und ich habe seit 10, 11 Jahren Darmkrebs. Mhm. Habe mich bewusst entschieden, also nicht gegen, Chemo. Mhm. Und Operationen, die mir angeraten wurden, weil damit die Lebensqualität einfach nach unten geht. Verstehe. Und ich als Freiberufler das Arbeiten einfach nicht mehr konnte und somit weg gewesen wäre. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die Sterbehilfe, ja, was heißt Sterbehilfe, die Entscheidung jedem, ja, selbst überlassen sein muss, ja, jedem Tierhalter, der wird als Tierquäler verurteilt, wenn er seinen Tieren, wenn sie krank sind, die Euthanasie verweigert. Nur in Deutschland ist es bei Menschen ganz anders. Also nicht nur in Deutschland, in Deutschland ist es ganz anders. Wir haben ja, wir können es ja nochmal kurz erklären, es gibt ja das Schweizer Modell, wo man dem begleitenden Selbst, die begleitende Selbsttötung, begleitete Selbsttötung hinnimmt. Das heißt, dass dem Menschen, der sterben will, dem stellt man ein Glas hin mit einem tödlichen Trunk, das er trinken muss. Und dann gibt es noch die aktive Sterbehilfe, wie sie in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg praktiziert wird. Da verabreicht der Arzt aktiv ein Medikament, eine Spritze und der Patient stirbt. Ganz einfach jetzt mal gesagt. Ja, die passive bzw. die aktive Sterbehilfe, das muss einfach geregelt werden. Das muss vorher vom Patienten, ja, vom Menschen geregelt werden. Genau. Möchte ich das aktiv vom Arzt haben? Mhm. Ja, oder möchte ich selbst entscheiden? Aber bei uns wird ja darüber entschieden, du kannst nicht entscheiden. Ja? Genau, der Mensch, also in Deutschland hat man kein Selbstbestimmungsrecht. Richtig. Über den eigenen Tod. Ja, und ich muss einfach über mein Leben entscheiden können, will ich die Therapie, will ich die nicht, was sehe ich in der Therapie. Ich bin also selbst 5 Jahre also Rettungsassistent auf dem Hubschrauber gewesen. Ah, ja. Ja, ich habe einige Leute wirklich geflogen und ich habe Leute begleitet, denen die Schmerzen über die Hirnschale rausgewachsen sind. Mhm. Ja, aber damals war es ja noch so, ja, mein Gott, Morphium, ihr könntet ja süchtig werden. Absurd, in der Situation, ja. Mhm. Ja, heute hat sich die Diskussion etwas geändert, aber in Richtung Selbstbestimmung. Mhm. Das heißt, ich verstehe das richtig, dass du das, wenn dein Zustand sich noch weiter verschlechtert, unter Umständen in Anspruch nehmen würdest wollen. Richtig. Wann wäre für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, jetzt möchte ich diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Kurz bevor ich das selbst entscheiden kann. Also solange du das noch selbst entscheiden kannst. Richtig. So weißt du. Mhm. Richtig. Wie fortgeschritten ist deine Erkrankung jetzt schon? Das ist ein Auf und Ab. Das ist ein Auf und Ab. Und ich habe vorher in der Redaktion auch gesagt, dass meine Kinder, es weiß in meiner Familie noch keiner von. Mhm. Und ich möchte die auch nicht davon belasten. Ich möchte das einfach, wenn es soweit sein muss, so regeln, dass es einfach den sauberen Weg geht, dass ich entscheiden kann, wann es soweit geht, wann ich sehe, dass es keine Therapie mehr gibt, dass es keine Möglichkeit mehr gibt und einfach der Punkt erreicht ist, dass ich mit dieser Krankheit nicht mehr leben kann. Das heißt, du erwägst den klassische Selbsttötung, da es keine anderen Möglichkeiten gibt? Ja, so weit bin ich noch nicht. Ja, mhm. Weil die Möglichkeiten werden einem ja noch genommen, also die Selbsttötung. Wobei das natürlich für einen Schwerstkranken extrem schwierig ist, sich das Leben zu nehmen, richtig, wenn er keine Hilfe dabei richtig bekommt. Ja, weil irgendwann, man muss entscheiden, wann ist der Punkt, wann kann ich's noch selbst und wann brauche ich Hilfe dazu? Wann bin ich irgendwo so hilflos, dass ich es nicht mehr machen kann? Wie erklärst du dir, wenn man in Deutschland über dieses Thema spricht, gehen die Emotionen sehr hoch. Es gibt quer durch die Gesellschaft Parteien, Kirchen, Sozialverbände, ja, Ärzteschaft, sprechen sich dagegen aus. Wie erklärst du dir das? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man Umfragen machen würde, denkt die große Mehrheit genau so, wie du es gerade formuliert hast und genau, wie ich es auch sehe. Genau. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz? Es ist eine Heuchelei. Das Heuchelei par excellence. Über die Kirchen wollen wir nicht reden. Ja? Das ist ein Thema, das würde bei uns mit Sicherheit abendfüllend sein. Mhm. Die Ärzteschaft sollte sich mal Gedanken machen. Mal kurz unterbrechen. Wir wollen mal nicht sagen, die Ärzteschaft. In Kiel am Mittwoch haben immerhin ein Drittel der anwesenden Ärzte sich für die begleitende Selbsttötung ausgesprochen. Ja. Immerhin ein Drittel. Das ist gut, aber es wird nach außen hin dargestellt, wir haben uns dagegen ausgesprochen. Mhm. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich, ja. Das ging heute durch alle Agenturen, das ging alle durch alle Gazetten. Die Ärzteschaft ist dagegen. Mhm. Ja? Ob nur ein Drittel dagegen ist oder nicht, das ist nicht das Thema. Welches Modell würdest du denn für Deutschland befürworten, das Schweizer Modell, nenne ich es mal so, ja, oder das, was wir in den Niederlanden oder auch in Belgien haben? Also ich würde wirklich das Schweizer Modell vorziehen, alteweil das Niederländische, man muss irgendwo die Sache abwägen, ja, und man muss wirklich medizinisch die Sache begleiten und dann auch demjenigen die Möglichkeit erlauben zu gehen. Du gibt es das große Argument der Gegner besteht darin, dass sie sagen, es könnte zu viel Druck auf kranke und schwerstkranke Menschen ausgeübt werden, dass die Menschen gar nicht so eigenständig mehr entscheiden, sondern da sind vielleicht irgendwelche Verwandte, denen die Pflege lästig ist oder andere schielen schon auf eine lukrative Erbschaft. Was würdest du zu solchen Gegenargumenten sagen? Ja, ich denke mal, dass das Recht zur Bestimmung des eigenen Lebens wichtiger ist. Ich gehe nicht in Richtung, ich sage mal flapsig, sozial erträgliches Frühableben, was vielleicht momentan auch so proklamiert wird. Ja. Aber ich denke mal, dass mehr auch in meiner Situation sind, die sagen wollen, ich möchte entscheiden, ich muss irgendwo mein Leben weiterführen, lebenswert. Zudem gibt es ja, sollte es ja so sein, dass es ein streng formuliertes Gesetz gibt, das den Missbrauch so weit wie möglich ausschließt. Da sind wir uns ja auch einig. Richtig. Und dann auf der Basis dieses Gesetzes sollte man das dann durchführen können. Gestatte mir vielleicht noch eine Bemerkung zu dem zu machen, was du gerade gesagt hast. Deine Umgebung, deine Kinder wissen noch nicht, wie schwer krank du bist. Ja. Dann bist du in einer Beziehung? Nein. Nein. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die? Die sind 21 und 26. Mhm. Ich würde dir sagen, dass du das auf jeden Fall deinen Kindern sagen solltest, dass sie auch ein Recht darauf haben, das zu erfahren, um sich auch damit auseinanderzusetzen. Wenn ich mich in die Situation deiner Kinder versetze und mir vorstelle, irgendwann bekomme ich die Nachricht, der Vater ist tot oder er stirbt morgen und ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, finde ich das sehr schwerwiegend. Ich sehe es anders. Warum? Ich sehe es anders. Wenn Sie jetzt Bescheid wissen, und das geht vielleicht noch 2-3 Jahre, ja, dann sind die Jungs, die kriegen sich nicht mehr ein. Ja? Das sagst du jetzt, das weißt du gar nicht. Das weiß ich. Das so kenne ich meine Jungs. Was meinst du, wie die sich dann nicht mehr einkriegen, wenn du plötzlich tot bist? Ja, dann ist es so passiert. Aber wenn das jetzt noch 3 Jahre läuft, die machen sich mehr den Kopf, ja, und würdest du es umgekehrt genauso wollen? Jein. Das glaube ich dir nicht. ich glaube, dass du mir sagen würdest, ich möchte das wissen, was mit meinen Kindern oder mit, ja, meiner, mit meinem Freund passiert. Aber ich möchte nicht mitleiden. Also ich würde auch akzeptieren, wenn sie in meiner Situation wären, dass ich sie nicht jetzt ein, zwei Jahre noch in Gedanken und hin und her leiden lassen würde. Was passiert jetzt? Wann kommt es soweit? Ich verstehe deine Position, aber so nimmst du ihnen ja auch die Möglichkeit, sich um dich zu kümmern und vielleicht auch noch eine ganz andere Beziehung zu dir aufzubauen, als die, die sie jetzt haben. Ja, und ich nehme mir aber auch meine Selbstbestimmung, weil dann wird von außen her mit Druck über mich bestimmt. Weil, Vater, du musst das jetzt machen. Du musst jetzt dies machen. Du musst jetzt das machen. Weil wir haben ja Verantwortung über dich. Da kann man in der Tat ganz, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Und beide Meinungen sind in sich schlüssig. Und der eine kann es so sehen, der andere kann es so sehen. Ja, richtig. Ich möchte meinen Kindern das Unbeschwerde erhalten. Aber mir geht es in der Richtung darum, dass jeder Mensch hier bei uns das Recht haben sollte, wenn er sein Ende sieht, zu bestimmen, dass er mit Hilfe und mit Ehre, mit Würde zu entscheiden hat, wann er zu gehen hat. Gut, das war ein klares Statement, Norbert. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir trotz deiner schweren Erkrankung im Rahmen dessen, was möglich ist, das Allerbeste und alles Gute. Ich gebe mir Mühe, solange es noch geht, geht's noch. Also ja. Ich gebe nicht auf. Sehr gut. Alles Gute, Norbert. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Und hier geht's weiter mit Erik, der ist 20. Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, Domian. Erik, um was geht's bei dir? Es geht um meinen Vater, der sitzt im Gefängnis wegen Totschlags und seit 2008. Und was ist da genau passiert? Also er hatte eine Freundin und auch einen Wohnungsschlüssel etc. und ständig wechselnde Freundinnen, aber mit ihr war er wohl etwas länger zusammen und hatte dann eben Wohnungsschlüssel bekommen und dann, ich habe noch zwei junge Geschwister, muss man dazu sagen. Hast du damals in der Zeit mit deinem Vater zusammengelebt? Nee, immer bei meiner Mutter eigentlich. Ja. Also meine Eltern waren schon mal zusammen, aber haben sich dann getrennt irgendwie wegen Streitigkeiten. Mhm. Und ich habe dann mit meinen zwei jüngeren Geschwistern bei meiner Mutter gelebt und wir waren dann halt öfters mal zu Besuch bei ihm und haben dann auch seine Freundin kennengelernt irgendwann und waren dann auch bei ihr irgendwie Kaffeekuchen und sind dann zusammen mit ihm erst in seine Wohnung und haben uns da hingelegt zum Schlafen und dann weiß ich nur noch, dass wir halt frühst dann wieder aufgestanden sind, wollten dann zum Frühstück zu ihr in ihre Wohnung und haben dann geklingelt und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass mein Vater den Wohnungsschlüssel hat. Und deswegen war das halt ganz normal, dass wir da geklingelt haben und gewartet haben, dass jemand aufmacht, aber hat dann keiner. Dann sind wir nach Hause gefahren und später hat sich dann halt rausgegeben, dass er den Wohnungsschlüssel hatte und dass das eigentlich eine total komische Situation war, dass wir da geklingelt haben und so. Was hat er denn gemacht in der Wohnung? Es soll wohl passiert sein, dass er irgendwie nachts rübergegangen ist und die hatten wohl noch einen Streit. Er stand unter Alkohol und dann hat er die Freundin umgebracht? Ja, er soll sie erwürgt haben und den Kehlkopf eingedrückt. Es stand auch noch so die Theorie im Raum, dass jemand anders sich irgendwie in einem Kleiderschrank oder was weiß ich versteckt hat und darauf gewartet hat, dass mein Vater dann rausgeht und so und sie dann angegriffen hat, aber... Das hat sich als falsch erwiesen. Ja, das ist ja... Hat dein Vater gestanden? Mein Vater sagt bis jetzt, dass er unschuldig ist und beteuert das auch immer wieder und... Was glaubst du? Ich glaube eigentlich den Beweisen, weil alle Beweise wirklich gegen ihn sprechen und irgendwie Fingerabdrücke, nichts, es deutet wirklich alles auf ihn und halt. Also es gibt da ja sehr ausgefeilte Methoden, wie man das feststellen kann, ob er angefasst hat. Es gibt Hautspuren wahrscheinlich an dem Körper der Frau und so weiter. Das kann man ja alles rauskriegen. Ja. Das spricht alles gegen deinen Vater. Genau. War er denn betrunken? Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ist auch schon ein bisschen her. Ja. Sagt er nicht einmal, es kann sein, dass ich es war, ich habe es nur vergessen, weil ich so betrunken war? Nee, er hat die ganze Zeit zu uns Kindern gesagt und auch zu meiner Mutter, dass er es nicht war. Aber du glaubst, dass er es war? Ja. Der Grund, dass meine Eltern sich geschieden haben, war, also wir hatten ein Haus gebaut, mal 2002, glaube ich, und in einem kleinen Dorf und im Neubaugebiet. Und da beim Hausbau war halt auch schon so ein bisschen, aggressiv. Ja, halt scheiße, dass alles cholerisch. So mies läuft und alles teuer und Hypothek und was weiß ich. Und hat dann wohl eines Abends, hat meine Mutter wohl auch irgendwas Falsches gesagt. Und dann ist er auch auf sie losgegangen mit dem Messer und meine Mutter geht es zum Glück gut und sie hat auch irgendwie nichts davon getragen, aber er hat sie halt gedroht und sie auch angefasst. Also aufgrund dieses Vorfalls könnt ihr euch vorstellen, dass er das dann auch wirklich getan hat? Ja, auch nicht nur deswegen. Also er hat schon, habe ich von meiner Mutter schon öfters gehört, dass er auch Menschen aus dem Auto gezogen hat, weil sie ihm irgendwie die Vorfahrt genommen haben oder so total banale Sachen. Wie ist das denn jetzt für dich als Sohn? Du bist 20 Jahre alt und dein Vater sitzt im Krankengefängnis, weil er einen Menschen wahrscheinlich umgebracht hat. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ein bisschen unrealistisch irgendwie, weil mein Vater und ich hatten, ich weiß nicht, wie es jetzt mit meinen anderen Geschwistern war, ich glaube eher so väterlich, aber zwischen mir und ihm war es immer so mehr freundschaftlich, also so ein Kumpelverhältnis auch. Über die Themen, die wir geredet haben, so über Frauen und es war alles wirklich locker, halt so wie ich mit Freunden eigentlich rede. Und denke ich, wie wir geredet haben, ist das nicht zwischen Vater und Sohn, normalerweise. Dennoch die Frage, wie ist das jetzt für dich? Wie ist es für dich? Was empfindest du? Es ist mir eigentlich, ich begrenze mich jetzt von ihm, also ich möchte halt irgendwas hören von ihm, dass er sich entschuldigt oder dass er es zugibt wenigstens. Also du gehst auf Distanz? Ja, auf jeden Fall. Er sitzt seit 2008, sagst du, sitzt er im Gefängnis. Genau, seit November. Hast du ihn denn ab und zu mal besucht seitdem? Ich war, glaube ich, zweimal bei ihm. Das ist ja nicht so viel. Nee, ich meine es nicht vorwurfsvoll, ich meine, da hast du dich ja schon sehr zurückgenommen. Ja, auf jeden Fall. Schreibt ihr euch? Er ruft öfters mal an und ich gehe eigentlich schon immer nicht ans Telefon. Ich reiche dann weiter an meine Schwester oder an meinen Bruder. Weil ich eigentlich auch wirklich nicht mehr mit ihm was zu tun haben will, bis halt was von ihm kommt. Das heißt, du bist doppelt enttäuscht. Einmal natürlich erschüttert wahrscheinlich, dass er sowas gemacht hat. Ja. Und dann enttäuscht, dass er nicht zu der Tat steht. Genau. Würde sich an deinem Denken über deinen Vater trotz der Tat etwas verändern, wenn er sich entschuldigen würde, wenn er zeigen würde, es tut mir leid? Es würde etwas zeigen, dass er so ein bisschen, dass noch so ein bisschen Ehrlichkeit in ihm steckt, aber irgendwie glaube ich, dass es total verloren ist. Das Verhältnis ist für immer kaputt. Ich hoffe, da passiert noch was in der Zukunft, aber ich glaube eher nicht. Ja, es ist natürlich auch sehr schwer, das auszuradieren im Kopf, zu wissen, da ist ein Mensch tot, der hat einem Menschen das Leben genommen. Ja. Das ist ja das Gravierendste, was man tun kann. Ja, vor allem, die beiden haben sich immer super verstanden und sind auf Geburtstagen zusammen gewesen und wie erklärst du dir denn, dass er, wenn du davon ausgehst, dass er es war, dass er bis heute dann lügt? Ich weiß nicht, ob er so selbst von sich überzeugt ist oder so. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Mhm. Wie war denn das denn überhaupt so in deinem Umfeld? Du sagst, ihr wohnt auf einem kleinen Dorf. Mhm. Das ging ja dann wie Lauffeuer rum. Dein Vater ist ein Mörder oder ein Totschläger. Wie war das für dich dann? Wie haben die Leute auf dich reagiert? Ja, ich hatte auch große Angst, dass sich das jetzt irgendwie auf meine Bewerbung oder so ausübt. Also, dass ich mich irgendwo bewerbe und der Betrieb sagt, oh, den, der und der... Den nicht. Nee, genau, weil der Vater eben so eine Geschichte hat und der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so nach dem Motto. Und da hatte ich schon große Angst vor. Zum Glück ist das jetzt nicht eingetroffen, aber... Aber so tuscheln die Leute über dich auch? Merkst du das, dass man auch zu dir eine Distanz, vielleicht jetzt nicht mehr, aber damals anfänglich dann hatte? Ich glaube nicht. Also ich hatte einen ziemlich engen Freundeskreis, auch nicht wirklich groß, aber wirklich eng. Mhm. Und die haben eigentlich immer zu mir gestanden. Und Was hast du gelernt dann? Oder was lernst du? Ich will jetzt lernen, Fachkraft im Fahrbetrieb, also so Straßenbahn, U-Bahn. Ach so. Erik, was war ganz konkret der Grund des Anrufes, mir das so zu erzählen? Oder verbirgt sich dahinter auch noch eine Frage oder ein... Frage eventuell, was ich machen soll. Soll ich irgendwie ihm entgegenkommen und vielleicht ihn fragen oder sagen... Das jetzt, also ich habe ihm das wirklich noch nie so wirklich gesagt, dass er dass von ihm was kommen soll. Mhm. Ich erwarte es einfach nur, weil ich weiß nicht. Ja, das kann ich, also ich kann deine Reaktion völlig verstehen zunächst. Und ich würde an deiner Stelle, wäre ich auch sehr auf Distanz. Mhm. Ich hätte eigentlich auch keinen Bock auf den, muss man sehr salopp zu sagen. Ja. Vielleicht könntest du, um die Sache ganz klar zu machen für dich, auch wenn du hinterher mal älter bist, dann kannst du ja für dich dann so sagen, ich habe dem das ganz klar gesagt und hingelegt, dass dem einfach mal nochmal einen Brief schreibst, deine Position so darlegst und dann ist die Sache gegessen. Okay. Dann würde ich mich aber wirklich auch komplett zurückziehen, solange von ihm, sollte von ihm ein Bekenntnis kommen, dann ist es natürlich... sehr schwierig für dich, wie du dich dann verhältst. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Das wäre ein Schritt nach vorne. Und dann ist auch noch die Frage, wie glaubwürdig ist das? Ja, genau. Wenn er jetzt so viele Jahre gelogen hat und dann plötzlich einen Sinneswandel hat, gut, es kann alles sein bei Menschen. Ja, klar. Aber jetzt fände ich das völlig legitim, wenn du ihm schreibst, dass du kein Interesse an Kontakt hast und du gehst davon aus, dass er schuld ist und du das nicht mehr ertragen kannst, dass er dich und alle nach wie vor belügt und du keinen nicht mit ihm mehr sprechen möchtest. Das finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Mach das. Ich finde auch, da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Okay. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass ich dann als Böser quasi aus der Situation gehe. Nee, finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht. Also so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich das Normalste fast und Gesündeste von der Welt, sich dann zurückzuziehen und zu sagen, Schluss aus, kein Bock mehr, ich will nicht mehr. Okay. Was sagt deine Mutter? Meine Mutter ist immer so ein bisschen leichtgläubig und lässt sich dann auch gerne mal beschwatzen, dass er dann halt nicht schuldig ist und ich weiß nicht, sie glaubt wahrscheinlich immer mehr noch an das Gute im Menschen, was ich natürlich auch tue, aber... Aber du siehst es realistischer. Ja, etwas. Gut. Das wäre das, was ich dir dazu sagen kann, Erik. Okay, danke. Wünsche dir alles Gute, sehr gerne. Und mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Hier ist Dietrich, der ist 72. Guten Morgen, Dietrich. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dietrich. Zu welchem Thema rufst du an? Es geht um die Sterbehilfe. Ah ja. Ich halte sie für keinen richtigen Weg. Mhm. Und zwar, ich habe miterlebt, dass meine 35-jährige Tochter an Gehirntumor gestorben ist. Mhm. Sie ist 1,5 Jahre lang gestorben, hat das auch gewusst, dass sie keine Chance hatte und hat selber für einen Hospizplatz gesorgt. Mhm. Hat sich Hospize angesehen und hat dann zu einem Zeitpunkt gesagt, ich glaube, es ist Zeit, dass ich jetzt ins Hospiz gehe. Mhm. Und ich bin dann, meine Frau und ich, sind benachrichtigt worden, ja, dass unsere Tochter im Hospiz sei. Wir sind dann nach Oldenburg dahin gefahren und fanden sie ja in dem Hospiz vor, in dem Raum, beeindruckend war schon dieser ganze Raum, war sehr persönlich gestaltet. Sie hatte Bilder aus ihrer Wohnung mitgenommen und persönliche Sachen standen darum. Und sehr freundlich, liebevoll wurden wir von den Damen des Hospiz in Empfang genommen. Mhm. Und sind dann zu ihr gegangen und haben dann eine Woche noch mit ihr gelebt. Mhm. Und zwar, ja, meine Frau hat im Zimmer von ihr geschlafen. Wir haben sie im Nebenzimmer im Bett zurechtgemacht. Und meine Frau sagt immer, sie sei eine der wenigen Mütter, die die ersten 8 Tage und die letzten 8 Tage im Leben der Tochter mit ihr zusammengelebt hätten. Ich finde natürlich auch, das muss man ja auch immer wieder klarstellen, die Palliativ- und Hospizbewegung in Deutschland etwas sehr, sehr, sehr Gutes und sehr Lobenswertes, und wir brauchen noch mehr Hospiz, wir brauchen noch mehr Palliativstationen. Ja. Dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden, und das stünde ja auch gar nicht im Gegensatz zu einer gesetzlichen Bestimmung zum Thema Sterbehilfe. Was wäre gewesen, wenn deine Tochter diesen Wunsch geäußert hätte? Ja, also das habe ich mich nicht reingedacht, denn ich war ja im Gespräch mit ihr. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck oder die Angst, dass hinter der das Sterbehilfe haben wollen, in Anspruch nehmen, auch Angst steht, dass man allein ist, dass man absolut mit den Schmerzen nicht fertig absolut wird. Absolut, gebe ich dir völlig recht. Und aber nehmen wir mal den Fall, an jemand ist nicht allein. Jemand wird auch optimal in einem Hospiz, in einer Palliativstation betreut. Die Schmerzen sind so weit wie irgend möglich reduziert. Sollte man denn nicht diesen Menschen, das sind ja wahrscheinlich gar nicht so viele, doch nicht das Recht zubilligen, verbindlich entscheiden zu können, wann das eigene Leben endet? Das ist jetzt schwierig, das zu regeln durch ein Gesetz. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da nun, wenn Menschen in Liebe verbunden sind, dass sich da Wege finden lassen. Das Recht würde ich nicht einfach nicht gewähren. Mhm, ja. Aber so wie ich es erlebt habe, kam weder der Gedanke bei meiner Frau und mir noch bei unserer Tochter auf. Mhm. Wir haben sogar noch gute Gespräche geführt. Ja. Also insofern ist dieser Fall ja sehr, sehr gut und hat im Prinzip auch gar nichts mit der Thematik Sterbehilfe zu tun, weil ihr diesen Weg gegangen seid, und dieser Weg ist ja natürlich... Ja, ich frage mich, ob von daher die Sterbehilfe, ob man nicht in dem Sinne zu einer menschlicheren Gesellschaft kommen muss, wo der Gedanke Hospiz, Nähe, dass man Sterbende begleitet, bei Sterbenden dabei ist, ihnen Hilfe, Zuspruch gewährt, dass das den Gedanken der Sterbehilfe auf einmal in den Hintergrund rücken lässt. Ich bin absolut auf deiner Seite, dass wie gesagt, der Gedanke der Hospizbewegung sich noch mehr verbreitet, weil es wirklich was sehr, sehr Gutes ist. Das muss man wirklich immer wieder betonen. Aber, das, wie ich es gerade sagte, dass selbst wenn alle diese Dinge gegeben sind, wenn die menschliche Nähe da ist, wenn die Schmerztherapie optimal ist, ein Mensch, und das kommt ja nun immer und immer wieder vor, doch diesen Wunsch äußert, darf man einem so Schwerkranken diesen Wunsch verweigern? Darf man das als Staat? Als Gesellschaft? Ich fürchte, dass das Ganze sehr schwer in Recht zu fassen ist, wegen auch all der Missbrauchmöglichkeiten. Mhm. Das aber umgekehrt da, meine ich, wo Menschen liebevoll verbunden sind, sage ich jetzt mal so, für mich würde ich einen Weg finden, dem Sterbenden zu helfen. Ich verstehe. Also du hast eine sehr differenzierte Auffassung. Aber das kann ich nicht aus einem durch Gesetz und so regeln. Das ist viel zu subtil. Mhm. Aber das Recht nun zu sagen, der darf das nicht oder gar jemanden zu bestrafen, der es dann doch getan hätte. Also da wäre ich auch nicht für. Du stattest noch eine Schlussfrage. Ja? Du hast deine Tochter verloren an einer sehr schweren Erkrankung. Ja? Wie lange liegt es zurück? 2003. 2003. Das ist eine lange Zeit, aber wiederum, wenn man trauert, auch nicht eine so lange Zeit. Das ist keine lange Zeit. Genau. Wie hast du es verarbeitet? Also, wie sehen meine Frau und ich das? Unser Leben geht weiter. Wir leben auch mit Freunden, Bekannten, ein keineswegs freudloses Leben. Aber da ist ein Loch, ein schwarzer Punkt. Den kriegen wir und wollen ihn auch gar nicht aus unserem Leben raushaben. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Es vergeht bei mir kein Tag, wo ich nicht, das ist dann wenig, 5-mal an meine Tochter denke. Und das will ich auch. Nicht, dass ich dann jedes Mal in Tränen ausbreche, aber sie gehört dazu. Bis hin, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder hast du, dann sage ich, ich habe 2 Töchter. Lieber Dietrich, ich danke dir sehr für deinen Anruf und auch für deine Stellungnahme und zu dieser Sichtweise zu diesem Thema. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich. Ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Und hier habe ich noch die Jasmin, die ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jasmin, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, über was reden wir beide? Ja, es geht eigentlich um das Thema, um die Themennacht, also um Selbstverletzungen. Ich habe also nach der Geburt meiner Tochter, die ist 9 Wochen zu früh geboren, habe ich angefangen, meine Brust halt zu zerschneiden. Ach. Mit Rasierklingen, mit alles Messern, was halt vorhanden war. Deine Brust zu zerschneiden? Genau, weil ich mir die Schuld halt gegeben habe dafür, dass sie zu früh geboren ist. Ist denn dann noch weiter was schiefgelaufen? Nein, gar nichts. Also man hat sie aufgepäppelt? Ja, genau, die ist also quietschfidel. Aber dann konntest du ihr gar nicht die Brust geben, wenn du die Brust aufgeben. Nein, ich wollte einfach, ich habe auch keinen Kontakt zu ihr gehabt. Ich habe sie zwar gesehen, ein paar Stunden später, aber ich wollte ihr keinen Namen geben. Ich habe gesagt, ich bin keine Mama. Ich habe im Prinzip Geschenke, die kamen, Karten zum Glückwunsch, die habe ich nicht aufgemacht. Ja. Aber du hast sie dann mit nach Hause genommen? Ja, nach 5 Wochen. Nach 5 Wochen? Genau. Und wie lange hat es gedauert? Ich hoffe mal, dass du irgendwann das Kind akzeptiert und angenommen hast. Nach 5 Wochen hast du es akzeptiert. Genau, das Kind. An dem Tag im Prinzip, wo sie entlassen worden ist, habe ich sie genommen. Wir sind nach Hause gegangen. Ich habe sie aus ihrem Maxi-Cosi genommen, habe sie an meine Brust gelegt und habe gesagt, ich bin immer für dich da und ja. Die Brust war natürlich zu der Zeit vernarbt oder verkrustet. Genau. Wie tief hast du in deine Brust hineingeschnitten? Ja, so, dass es wirklich geblutet hat. Also es hat mir in dem Moment auch keine Schmerzen bereitet oder so. Beide Brüste? Ja. Also man sieht halt jetzt auch immer noch Narben. Und sie fragt jetzt auch, sie wird jetzt 6 im Sommer. Und ja gut, ich sage ja immer, die Mama hat sich halt wehgetan und dann ist es gut. Ja, das kannst du irgendwann, wenn es schon erwachsen ist, kann man das mal erklären. Das ist ja hochkompliziert. Das würde ich einem Kind gar nicht zumuten. Nein, sie versteht das ja auch nicht. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel darüber nachgegrübelt. Hast du irgendwie eine Erklärung, dass du so krass reagiert hast? Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe mir halt immer die Schuld gegeben dafür. Aber jeder Arzt sagt, eine Frühgeburt, das passiert nun mal. Mhm. Es gab auch keinen Grund. Die Schwangerschaft war wunderschön. Gibt jetzt auch keine, sagen wir mal, schlechten Kindheitserinnerungen, Jugendliche, gar nichts davon und ja. Selbst wenn du dir die Schuld gegeben hättest, was natürlich auch absurd ist, wie dir die Ärzte schon gesagt haben, hätte man ja alles daran setzen müssen, dass man das Kind nun aufpäppelt und dass es das Beste fürs Kind will. Ja, aber ich als Mutter wollte es nicht. Ich habe es einfach nicht akzeptiert und habe einfach, ja. Heute ist das Kind dein Ein und Alles? Oh ja. Ja, also da ist auch nicht ein Hauch übrig geblieben von Distanz oder irgend dergleichen. Gar nicht. Ja. Ich bin nach der Geburt auch, also im Prinzip, wo sie dann da war, zur Psychiatrie gegangen, habe denen das erklärt und die haben gesagt, ja, wenn sie es jetzt akzeptieren, so wie es ist, dann brauchen wir ihnen ja nicht helfen. Siehst du es auch so? Ja. Dass du gar nicht mehr in der Wunde wühlen möchtest? Nein, weil die Sache ist für mich durch. Es ist passiert, ich lebe jetzt und hier. Ja. Bin glücklich mit meinem Kind, mit meinem Freund. Ja. Finde ich auch eine richtige Einstellung. Ja. Man könnte natürlich jetzt endlos dann noch wühlen, woher das damals gerührt hat, aber was soll's. Jetzt geht's gut und um jetzt geht es. Genau. Jasmin, schön, dass du noch dran gekommen bist und uns die gut endende Geschichte erzählt hast. Okay. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke auch. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und diese Woche in der Technik Henrik Hage. Ich wünsche ein schönes Wochenende bis Montagnacht. Freie Themen.